sie jedem laut ins Ohr. Bleiben Sie bitte nicht in der Mitte, gehen Sie endlich doch fort. Du liebe kleine Schaffnerin, Ging. Sag, wo fährt dein Wagen hin? Nach Nussdorf. Neulenkbach, zweites Buch, von Schalkmar, gelesen von eben jenem. Kapitel 10, die neue Reichsbahnfibel. Den Entgleisten vermochte man den Doktrin des broschierten Reisebegleiters der offiziellen neuen Reichsbahnfibel nach an steter Unpünktlichkeit, schleißigem Auftreten, Respektlosigkeit, anderen Reisenden als auch Beamten der neuen Reichsbahn gegenüber, nicht aber zuletzt auch in einer krankhaften Reiseverweigerung erkennen. Die neue Reichsbahnfibel pflegte der neuen Reichsbahnrat im Auftrag des Reichsbahnführers monatlich zu publizieren und sollte seit ein paar Jahren nicht nur in jeder Bahngarnitur und allen Bahnhöfen der neuen Reichsbahn zu finden sein, sondern wurden den Menschen mittlerweile auch auf postalischem Wege nach Hause zugestellt. Die Ausgaben der letzten 12 Monate sollen daheim stets griffbereit offen vorliegen, um bei spontan angesetzten Kontrollbesuchen durch Reichsbahnbeamte vorgezeigt werden zu können. Bei der gemeinschaftlichen Versammlung frommer Reisender, der sogenannten sonntäglichen Durchsage, pflegt man dann, diese Doktrin kollektiv in einer perfiden Symphonie rhythmischen Sprechgesanges zu wiederholen. Wir reisen auf Schienen still und fromm, unsere Zukunft entgegen fahren wir, denn gemeinsam reisen wir, unaufhaltsam reisen wir, zum Stolz unserer Väter, dem Reichsbahnführer sehr. Unsere Züge bauen wir stark, unsere Schiene bauen wir breit. Wir reisen auf Schienen still und fromm, unsere Zukunft entgegen fahren wir. Denn gemeinsam reisen wir, unaufhaltsam reisen wir. Gut ist der Service, sauber die Waggons, Freunde sind die Schaffner und fleißig sind sie wir. Wir reisen auf Schienen, still und fromm, unserer Zukunft entgegen fahren wir. Denn gemeinsam reisen wir, unaufhaltsam reisen wir. Der Fibel sind wir Wolf, den Regen gewahrt, dem Zuge wir folgen, der Durchsage lauschen wir. Wir reisen auf Schienen, still und fromm, unserer Zukunft entgegen fahren wir. Denn gemeinsam reisen wir, unaufhaltsam reisen wir. Arbeiten macht froh, Reisen macht frei. Je schneller, desto freier, je schneller, desto freier. Wir reisen auf Schienen, still und fromm, unsere Zukunft entgegen fahren wir. Gemeinsam reisen wir, unaufhaltsam reisen wir. Neuesten Gerüchten nach soll bei Ankunft Reisender an größeren Umschlägeplätzen künftig stichprobenartig anhand der Doktrin sogar die Solidarität der Reisenden zur neuen Reichsbahn geprüft werden. Diese Praktik ward vom Reichsbahnkomitee für Inneres zur effektiven Kontrolle Einreisender initiiert und würde gleichsam der erste Schritt einer breit angelegten Umerziehung sämtlicher Freireisender sein. Jeder treue Reichsreisende, hieß es damals in einer Kundmachung von offizieller Seite, verstehe selbstverständlich diese mitunter etwas drastisch anmutenden Schritte der Reichsbahnführung, würde aber bei genauerer Überlegung selbst dazu in der Lage sein, deren gute Ansätze uneingeschränkt nachzuvollziehen. Die Loyalität des Reichsreisenden, unserem ehrenwerten Reichsbahnführer gegenüber, hieß es weiter, wäre ansonsten berechtigt anzuzweifeln. Die Menschen gewöhnten sich nach ersten Wochen stillen Protests an die verschärften Doktrinen des Reichsbahnregimes und das öffentliche Leben ging alsbald wieder seinen gewohnten Lauf. Hauptsache Arbeit, Hauptsache Essen, dachte sich wohl der durchschnittliche Reisender niederer Klasse. Ende des 10. Kapitels. Gelesen von Schalkmar. Standen unsere Züge minutenlang, du saßt in meinem Coupé. Auf Bahnsteig 4, dein Blick war eine Lüge, du sagtest mit den Augen mir Ade. Ich wusste nichts von dir und deinen Zielen, mein Zug von Ottersteiner wohl nach Süd, kann jetzt nur mit Erinnerungen spielen.